HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Die meisten Menschen erfreuen sich am Gesang der Vögel. Viele Forscher bestätigen die kreativen Leistungen bestimmter Tierarten, die manchmal der Musik der Menschen erstaunlich verwandt erscheinen. Haben Menschen ihre Musik dem Vogelgesang abgehört? Oder ist Musik das falsche Wort für den Gesang der Vögel? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es beim stimmlichen Ausdruck von Menschen und Tieren? Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 4. Haben nur Menschen Musik? Musik und Evolution von Michael Rüsenberg. Das Motiv stammt von einer Meise, genauer gesagt von einer Kohlmeise, die mich ein ganzes Frühjahr lang morgens zwischen 5 und 8 vor meinem Schlafzimmerfenster unheimlich genervt hat. Wenn man da so liegt und hört sich das so an und kann nichts machen, ich meine, verjagen kann man es auch nicht, habe ich halt versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und mir dieses Motiv, was ja sehr einfach ist, aber rhythmisch ziemlich raffiniert, mir einzuprägen und mir auch Harmonien dazu zu denken und daraus ein Stück zu machen. Wenn Sie sich das vorstellen, es ging damals den ganzen Morgen lang. Na gut, also ich habe das dann aufgeschrieben und dieses kleine Stück daraus gemacht. Das United Jazz und Rock Ensemble spielt Meise vorm Fenster von Albert Mangelsdorf, eine Aufnahme aus dem Jahr 1998. Der 2005 verstorbene Frankfurter Jazz-Posaunist war ein ausgesprochener Kenner der Vogelwelt, ein Amateur-Ornithologe. Wie etliche Komponisten in den Jahrhunderten vor ihm, zum Beispiel Olivier Messiaen oder Wolfgang Amadeus Mozart, ließ sich auch Mangelsdorf durch den Gesang der Vögel inspirieren. Ich bin von vornherein der Meinung, die meisten Vögel machen Musik. Das ist Musik. Nur findet die nicht immer mit unseren Tönen statt oder mit unseren Tonfolgen. Also wenn ich eine Amsel nehme, okay, die macht zum großen Teil Dinge, die uns geläufig sind. Also da kann man immer wieder irgendwelche bekannten oder auch naheliegenden Melodien rauswählen. Aber das meine ich nicht. Das ist mir nicht so wichtig als viele Vögel, die in einer ganz anderen Temperatur ihre Musik machen. Da gibt es also nicht die, sagen wir mal, chromatische Tonleiter oder diatonische Tonleiter, sondern da gibt es Skalen, Tonfolgen, die total außerhalb unseres Systems sind. Und das würde ich gerne nachvollziehen, weil es wirklich Musik ist. Diese Auffassung von Albert Mangelsdorf wird von einigen Autoren geteilt. Zum Beispiel von Csaba Bornemisser, Musikwissenschaftler und seit 1994 Cellist bei den Wiener Philharmonikern. Er kommt in seinem Buch Musik der Vögel zu dem Schluss: Vogellieder sind verglichen mit den akustischen Signalen anderer Tiere überaus hochstehend und weisen im Vergleich mit der menschlichen Musik ein ästhetisches Erscheinungsbild und musikalischen Gehalt auf. Obwohl diese Tonbildungen gegenüber den menschlichen meistens kürzer, einfacher strukturiert und emotionell sowie bewusstseinsmäßig niedriger einzustufen sind, sind sie mit Recht Musik und Gesang zu nennen. Ganz ähnlich äußert sich der Wiener Musikwissenschaftler Werner Schulze über die akustischen Laute einer anderen Tiergattung, die ebenfalls als eine sehr musikalische gilt: Wale. Was ist vom musikalischen Standpunkt aus zu den Walgesängen zu sagen? Neben Schnatter-, Grunz- und Röhrgeräuschen kommen klangschöne Glissandi in Auf- und Abwärtsbewegung vor. Wir begegnen einer Diatonik mit Tonleiterformen unter Anvisieren des Oktavrahmens. Wir finden Motivbildungen und Dreiklangsbrechungen. Tongebilde also, die auf ähnliche Bausteine zurückgreifen wie die Musik des Menschen. Schulze geht noch einen Schritt weiter und meint: Es ist nicht unberechtigt, von einem Universalgesang der Natur zu sprechen. Es ist nun mal Musik. Ich höre es so schon seit meiner Kindheit und finde, dass das eigentlich egal ist, aus welcher Intention die Vögel das nun machen. Ich muss mich mit der Tatsache anfreunden, dass das Musik ist. Abgesehen davon, dass man sogar eine Theorie aufstellen könnte, dass der Mensch vielleicht das Musikmachen von daher hat. Nicht? Warum hat er irgendwann mal Flöten gebaut und darauf gespielt? Das kann doch wohl durchaus aus dieser Richtung gekommen sein. Haben die Menschen ihre Musik vielleicht von den Vögeln abgeschaut, wie Albert Mangelsdorff vermutet? Was sagt die moderne Wissenschaft dazu? Ja, ich finde das ein schönes Bild. Aber dass dies der Ursprung der Musik ist, das finde ich, ist durchaus eine schöne Idee. Es ist schwer für mich als Wissenschaftler, hier eine eindeutige Antwort zu geben, ob ja oder nein. Wie würden wir denn diese Idee testen oder erforschen können? Tecumseh Fitch, amerikanischer Wissenschaftler am Institut für kognitive Biologie der Universität Wien. Können die Lautäußerungen von Vögeln und Walen, um nur die musikalischsten Tiergattungen zu nennen, wirklich als Musik bezeichnet werden? So beeindruckend die Beschreibung der Gemeinsamkeiten in ästhetischer Hinsicht ausfallen mochte, sie hat immer wieder viel Widerspruch erfahren. Etwa durch Peter Kiwi, einen in der amerikanischen Musikphilosophie renommierten Autor, in seinem Buch »Music Alone«, erschienen 1990. Wie viel auch immer am Vogelgesang wie Musik klingen mag, es kann nicht Musik sein, es sei denn, wir billigen den Vögeln ein uns vergleichbares mentales Leben zu, was wahrscheinlich die wenigsten von uns wollen. Peter Kiwi sagt mit anderen Worten, Musik kann nur der machen, der über einen Geist verfügt wie der Mensch. Diese Position wird von der modernen Musikbiologie nicht geteilt. Björn Merker aus Schweden, geboren in Böhmen, ist einer ihrer führenden Vertreter. Erstens kann man dazu sagen, dass strukturell könnte da große Gemeinsamkeiten sein, ohne dass das ganze mentale Leben da ähnlich sein müsste. Ja? Man kann sich also denken, dass ein Vogel mit ein sehr verschiedenes mentales Leben als unseres Geistesleben doch musikalische Muster erzeugen könnte, das wir als musikalisch und artistisch erkennen. Und das, glaube ich, ist unwidersaglich. Denn es gibt also Vögel wie zum Beispiel der Mockingbird in Kalifornien oder der Pied Butcherbird. Denn der François Bernard Mache, der französische Komponist, nennt den Pied Butcherbird von Australien mein Kollege. Ja? Und das ist nur strukturell, wie es sich anhört. Ja? Heute wissen wir durch die Studien von Clayton und andere mit den Scrubjays und auch andere Vögel, die Papageien mit Irene Pepperberg, dass die geistigen Leistungen, die kognitiven Leistungen dieser Vögel sind viel mehr, als man einmal dachte. Ja? Die Größe von Gehirn verglichen mit dem Körper, da sind die Vögel den Primaten gleich. Nicht den Säugern, sondern die obere Schicht der Säuger, die Primaten. Ja? Und zeigen in den Labortests sehr avancierte kognitive Fähigkeiten. Man muss auf die strukturellen Charakteristika schauen. Musik ist generativ. Sprache ist auch generativ. Durch eine kleine Sammlung von Elementen, die Noten der Skala, der Tonleiter und Notenlängen von den rhythmischen Elementen, baut man wunderbare, große, komplexe Muster auf. Das hat der Wilhelm von Humboldt für die Sprache beschrieben als die generative Aspekt. Eine kleine Sammlung vom Alphabet schaffen wir unbegrenzte Mengen von Sätzen. Ja. Und auch in der Musik eine kleine Sammlung von Noten und Durationen, Notenlängen, unbegrenzte Muster können daraus geschaffen werden. Das ist generativ, nennt sich ein Humboldt-System nach dem Wilhelm von Humboldt. Und die Vögel zeigen uns dasselbe. Zum Beispiel der Sedge Warbler hat 50 Elemente, 50 verschiedene kleine Gesangelemente, und die kombiniert er in verschiedenen Reihen. Die Sequenz ist nicht bestimmt vom Genetischen oder von der Gattung, sondern der Vogel kombiniert sie frei in Reihen, die sich fast nie wiederholen. Er hat eine unbegrenzte gesangmustergenerative Kapazität. Da ähnelt er, was ein Musikant macht. Nicht alle Naturwissenschaftler sind freilich der Auffassung, dass die Lautäußerungen zum Beispiel von Vögeln als Gesang bzw. als Song bezeichnet werden können. Die beiden amerikanischen Neurowissenschaftler Josh Dermott und Mark Hauser ziehen eine deutliche Grenze zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Musik der Menschen und der Tiere. Erstens, der Verhaltensbereich des tierischen Songs ist extrem begrenzt gegenüber dem menschlichen. Er ist definiert durch seine Funktion im Zusammenhang von Revierverteidigung und Balz. Zweitens, der Tiersong funktioniert ausschließlich als Kommunikation, ohne Solo-Performances und ohne Unterhaltungszweck, wohingegen der menschliche Gesang typischerweise zur reinen Unterhaltung entsteht. Drittens, unter den meisten singenden, nicht-humanen Spezies ist Gesang in erster Linie eine Sache von Männern, was auf den Menschen nicht zutrifft. Der Biologe Tecumseh Fitch von der Universität Wien hat sich Punkt für Punkt mit diesen drei Argumenten auseinandergesetzt und darin zum Teil falsche Sachangaben entdeckt. So singen zum Beispiel keineswegs nur Vogelmännchen. Bei manchen tropischen Vogelarten singen auch die Weibchen und es gibt sogar Vogelduette. Tecumseh Fitch kommt zu dem Schluss: Keines dieser Argumente liefert zwingende Gründe, um die traditionelle Analogie zwischen menschlichem und tierischem Song aufzugeben. Sie geht auf Aristoteles um 350 vor Christus zurück und wurde auch von Darwin und anderen vertreten. Wir wissen, dass Vögel ganz anders sind und vor allem ihr Gehirn ganz anders ist als bei uns. Aber manche Verhaltensweise ist ähnlich. Das heißt, dass es irgendetwas Gemeinsames gibt zwischen den zwei Arten. Das heißt ja nicht, dass alles gleich ist, aber etwas Gemeinsames, das ist eine sehr glaubhafte Hypothese. Tecumseh Fitch betont die Gemeinsamkeiten zwischen der Musik der Menschen und der Musik der Vögel. Dabei interessieren ihn als Biologe weniger die Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die ästhetischen Aspekte, also etwa bestimmte Tonfolgen, sondern insbesondere im Hinblick auf das Verhalten der Vögel. Es ist wichtig, zwei Arten der Gemeinsamkeit zu unterscheiden: analog und homolog. Analog bedeutet, eine Gemeinsamkeit zwischen zwei Arten ist unabhängig voneinander entstanden. Wohingegen eine homologe Gemeinsamkeit auf einen gemeinsamen Vorfahren zweier Spezies zurückgeht. Sind die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und zum Beispiel Vogelmusik demnach analog oder homolog? Tecumseh Fitch? Sicher analog. Das heißt, dass bei Menschen und Vögeln und bei Tieren wie zum Beispiel Seerobben oder Walen die Fähigkeit des Vokallernens sich unabhängig voneinander entwickelt hat. Jede Spezies hat die Fähigkeit hierzu selbst entwickelt. Tecumseh Fitch, amerikanischer Wissenschaftler am Institut für kognitive Biologie der Universität Wien, stellt hier eine gemeinsame Eigenschaft heraus zwischen Menschen und bestimmten Tiergattungen, die von zentraler Bedeutung ist für unser Thema: das vokale Lernen. Das ist ein zentraler Begriff bei ihm und vielen anderen Wissenschaftlern. Vokallernen meint die Fähigkeit, sich stimmlich äußern zu können, zu lernen, mit der Stimme Laute zu bilden und nicht das Erlernen der Vokale A, E, I, O, U. Demnach sind zu Gesang nur diejenigen Gattungen fähig, die auch das Vokallernen beherrschen: Vögel, Seerobben und Wale. Bleiben wir zunächst in der Vogelwelt. Es gibt weltweit rund 9000 Vogelarten. Nur 4000 davon aber sind Singvögel. Das ist nicht einmal die Hälfte. Warum singen die anderen nicht? Tecumseh Fitch? Ungefähr die Hälfte der Vögel singen. Das ist schon sehr gut. Bei Säugetieren, die Vokal lernen können, ist das Verhältnis viel kleiner. Sicher weniger als 10%, vielleicht sogar weniger als 5%. Nun könnte man fragen: Warum können sich viele Vogelarten stimmlich äußern? Warum beherrschen sie das Vokallernen? Aber die eigentliche Frage ist doch: Warum können es die anderen nicht? Und ich glaube, dass viele Vögel das einfach nicht brauchen. Es gibt keinen Grund zum Beispiel für einen Hahn, der Kikeriki macht, sich so komplex und kreativ zu äußern wie eine Amsel oder ein Rotkehlchen oder andere Vögel zum Beispiel. Der angeborene Laut reicht für den Hahn in seiner Umwelt. Und wir sollten nicht fragen, wären sie vielleicht nicht besser oder fröhlicher, wenn sie sich weiter stimmlich äußern könnten? Warum haben Schweine kein Gefieder? Sie brauchen es nicht. Die Gemeinsamkeit, die uns erlaubt, auch bei bestimmten Tiergattungen und nicht nur beim Menschen bei entsprechender Tätigkeit von Musik zu sprechen, sie zeigt sich aus evolutionärer Perspektive in der Fähigkeit des sogenannten vokalen Lernens. Einer der Fachleute auf dem Gebiet des Vokallernens ist der Neurobiologe Erich Jarvis von der Duke University in Durham, North Carolina. Alle Spezies, die Vokallernen beherrschen, auch die Menschen, tun dies mit dem Ziel, Partner des anderen Geschlechtes anzulocken und ihr Territorium zu verteidigen. Und lediglich eine Untergruppe dieser Spezies hat das vokale Lernen zu abstrakteren Formen der Kommunikation entwickelt, zum Beispiel für Mitteilungen über einen Eindringling in ein Gebiet und über die Größe des Eindringlings. Die amerikanische Meise kann das. Sie gehört zu den Singvögeln. Zu den Gattungen, die dies mehr als andere beherrschen, gehören Menschen, Delfine und einige Papageienarten. Insoweit sie diese Fähigkeit zu einer semantischen Form der Kommunikation entwickelt haben, gibt es Unterschiede in ihrer Qualität. Die Menschen sind am meisten fortgeschritten, gefolgt von den Graupapageien in Afrika. Das geht so weit, dass der Graupapagei auch mit Menschen kommunizieren kann. Man kann einem afrikanischen Graupapagei beibringen, 4-5 Worte zu verstehen. Und er wird auch in menschlicher Sprache antworten, mit 2-3 Worten in einem sehr rudimentären Satzbau. Das zum Beispiel kann der Zebrafink nicht, vom Schimpansen ganz zu schweigen. Was ich damit sagen will, ist dies. Wenn dieses Merkmal des vokalen Lernens erst einmal entwickelt war, so bestand seine Funktion in allen betreffenden Spezies, inklusive der Vorfahren des Menschen darin, mit Gesang Sexualpartner anzulocken. Und später entwickelte sich semantische Kommunikation daraus. Diese Fähigkeit ist in unterschiedlichen Stufen der Komplexität unter verschiedenen Spezies verbreitet. And there are various degrees of that complexity for different species. Erich Jarvis sagt, dass Singvögel und Menschen ähnliche, aber nicht identische Muster der vokalen Kommunikation, der Kommunikation mit der Stimme entwickelt haben. Und er findet diese Ähnlichkeiten auf der neuronalen und molekularen Ebene. What we find is that we humans and these song-learning birds, that is parrots, hummingbirds. Wir wissen, dass sowohl beim Menschen als auch bei den Singvögeln, das sind Papageien, Kolibris und viele andere, das Vorderhirn die Fähigkeit steuert, Klänge zu imitieren. Diese Hirnregionen sind ganz ähnlich zwischen diesen Tieren und den Menschen. Man findet sie nicht bei den nichtmenschlichen Primaten, nicht bei Schimpansen, nicht bei Rhesusaffen und auch nicht bei Hühnern. You can't find them in a chicken. So how did we humans and parrots come up with the similar brain design? Warum aber haben wir Menschen und diese Vogelarten ähnliche Gehirnstrukturen entwickelt, wo wir doch ganz offenkundig über keinen gemeinsamen Vorfahren verfügen? Zusammen mit anderen haben wir herausgefunden, dass diese Hirnregionen eingebettet sind in einen Signalweg, der Bewegung kontrolliert. Es handelt sich um die Steuerung von erlernten Bewegungen, wie zum Beispiel Tanzen, Gestikulieren beim Sprechen und so weiter. Diese Hirnregionen nun, die also die Bewegung steuern, sind sehr ähnlich denen, die für das Herstellen von imitierten Klängen zuständig sind. Sodass wir nun sagen, die Hirnregionen für Sprache beim Menschen und die Hirnregionen für den Gesang bei Vögeln sind aus den Regionen entstanden, die erlernte Bewegung steuern. Und deshalb sind sie ähnlich zwischen Menschen und zum Beispiel Papageien. Und die tiefe homologe Verwandtschaft besteht zwischen den Hirnbereichen, die Bewegung und Tanz steuern. And the deep homology is the brain areas that control learning how to move, learning how to dance. Fassen wir noch einmal zusammen. Egal, ob wir die Lautäußerungen bestimmter Tierarten nun als Musik bezeichnen oder nicht, sie beruhen wie beim Menschen auf Hirnaktivitäten, die die Neurowissenschaftler unter dem Begriff vokales Lernen zusammenfassen. Die Laute von Hunden und Katzen beispielsweise gehören nicht dazu. Sie sind angeboren. Sie werden nicht erlernt. Sie können deshalb auch nicht variiert werden. Wohingegen bei Wal- und Vogelgesang verschiedene Traditionen, ja sogar lokale Dialekte innerhalb einer Tierart entdeckt worden sind. Vokales Lernen und Steuerung von Bewegung hängen zusammen. Und Bewegung heißt insbesondere auch, wie der Neurobiologe Erich Jarvis sagt, Tanz. Wer tanzt, muss den Rhythmus halten, den Beat. Ja, er muss ihn erst einmal erkennen. Schon Ende des 19. Jahrhunderts konnten zwei Forscher, Ernst Moimann und Thaddäus Bolten, zeigen, dass die Rhythmuswahrnehmung eine Eigenaktivität des Menschen ist. Das heißt, wir warten nicht auf die eingehenden Impulse eines Rhythmus, sondern wir nehmen sie sozusagen vorweg. Tanzen ist ein sehr ausgeklügelter Vorgang. Wir bewegen uns zu einem Modell in unserem Kopf. Rhythmusempfinden heißt nicht reagieren auf einen Impuls, sondern dessen Antizipation, dessen Vorwegnahme. Affen sind dazu nicht in der Lage. Affen gehören zu den wenigen nicht-humanen Spezies, die zwar mit ihren Händen Geräusche produzieren können, aber sie können sich nicht synchron zu einem Metronom bewegen. Mexikanische Forscher fanden heraus, Affen reagieren auf jeden einzelnen Impuls. Sie tappen deshalb immer 200 bis 300 Millisekunden dem Beat hinterher. Anirudh Patel vom Neurosciences Institute in San Diego formulierte deshalb 2006 die Hypothese, dass ein Vokallernen des Gehirns Voraussetzung ist, um sich zu einem Beat bewegen zu können. Bestätigung erfuhr seine Hypothese wenig später aus einer Ecke, aus der Patel es wohl am wenigsten erwartet hatte. Auf der Internetplattform YouTube. Dort ist millionenfach angeklickt Snowball zu sehen. Ein 12-jähriger männlicher Kakadu, der zu einem Song der Backstreet Boys tanzt. Die Forscher waren zunächst skeptisch, hielten das Video für eine Fälschung, haben sich dann aber doch eingehend mit Snowball beschäftigt. Mit frappierendem Ergebnis. John Everson, gleichfalls vom Neurosciences Institute in San Diego. Wir haben diesen Vogel wirklich im Detail untersucht. Gleichzeitig hat eine andere Gruppe eine größere Studie unter verwandten Vogelarten unternommen und ist zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Die Fähigkeit zu tanzen ist also nicht nur auf diesen speziellen Vogel beschränkt. Es ist eine Fähigkeit, die er mit dem Menschen teilt. Da entsteht die interessante Frage, warum Menschen und Vögel? Was haben sie gemeinsam? Mein Kollege Ani Patel hat als Antwort vorgeschlagen, das Vokallernen ist die entscheidende Verbindung. Ganz offenkundig können Papageien fast jeden Klang nachahmen. Das ist eine ziemlich schwierige Fertigkeit. Man muss, wenn man etwas hört, eine Bewegung in Gang setzen, die diesen Klang nachahmt. Man muss den eigenen Klang überprüfen mit dem, den man hört, und man muss beide vergleichen und seine eigene Bewegung anpassen. Wir gehen davon aus, dass dafür eine starke Verbindung zwischen dem auditorischen und dem Bewegungsapparat nötig ist. Und noch etwas. Wir sind beide soziale Wesen. Snowball tanzt viel mehr, wenn er mit einer Person zusammen tanzen kann. Und das gilt für Menschen ebenso. In ihrer Snowball-Studie betonen Patel und Everson die Notwendigkeit, ein Modell zu entwickeln, das erklärt, wie Tiere sich zu Musik bewegen. Ein solches Modell könne auch wichtig sein für das Studium von Bewegungsstörungen beim Menschen, zum Beispiel bei Parkinson-Patienten. Haben nur Menschen Musik? Musik und Evolution. Das letzte Wort gebührt dem Neurobiologen Erich Jarvis von der Duke University in Durham, North Carolina. Der Befund, der mich am allermeisten überrascht hat, ist, dass drei voneinander getrennte Abstammungslinien vokal lernender Vogelarten, nämlich Papagei, Kolibri und Singvögel, ganz offenkundig unabhängig voneinander in den vergangenen 65 Millionen Jahren 7 ähnliche Hirnstrukturen entwickelt haben für das Merkmal vokales Lernen.